richtige Borderline oder was, die Geisterkrankheit? verlassen, bei dir auf Wolke 7. Viel zu viel verpassen, war das schon einmal. Thank you. I'm Schweig ein, Mann, und leck mich!

Hast du was genommen? Ein paar Gramm Koks. Hast du was genommen? Hast du was genommen? Ein paar Gramm Koks. Hast du was genommen? Hast du was genommen? Hast du was genommen? Hast du was genommen? Ein paar Gramm Koks. Yeah.

Exactly.